Wie sieht dann dein Tag so aus normal? Heute? Ja, allgemein. Ja, allgemein. Ja, mein Tag ist immer, das ist die Routine. Die Routine, Routine heißt, ja, morgen, ja, um 4, 8 auf was? Das meinst du, oder? Das, ach, wegen dem Ramadan. Ja. Ja, jeden Tag. Jeden Tag. Das so, ja. Okay. 4 oder 5 aufstehen, ein bisschen Sport machen, nicht duschen, Sport, ja, frühstücken. Und danach, ja, ich ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock, auf meinem Bett zu stehen. Weil ich weiß, was mir erwartet, das ist immer das Gleiche. Und das kenne ich nur hier in Deutschland, weil vorher kennt ich nicht sowas. Ich hatte wie die anderen, ganz normal Leben, ganz normaler Alltag, ein Alltag. Und jetzt ist langweilig. Jetzt gibt es keine Überraschung. Und ein Leben ohne Überraschungen, ohne gar nichts, das ist voll langweilig. Immer das Gleiche. Mein Zimmer, manchmal sei es in meinem Zimmer, 4 Tage, ohne draußen zu gehen. Nur, ja, normale Sachen halt. Oder weiß nicht mehr, und dann in meinem Zimmer bleiben. Okay. Das ist mein Alltag. Ja, ich versuche mal, das so, ja, zu ändern, um manchmal in eine Bibliothek zu gehen oder Spaziergang machen oder Fahrrad fahren. Das ist nur, was ich machen kann. Die Natur. Weil die anderen Welt, Augsburg, die Augsburger, die Deutschen, das ist für mich eine andere Welt, die ich nicht rein darf. Niemand hat das gesagt, aber das System ist halt so. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Das ist keine Philosophie. Das ist die Realität. Und das erfährt man nicht im Bundestag oder im Fernseher oder so. Das erlebt man. Und man versucht das zu erzählen. Ja, das stimmt. Aber hast du Zugang zu einer Bibliothek, also quasi? Ja, Bibliothek. Wenn ich Bibliothek sage, das ist nicht die Bibliothek von Universität oder so. Das ist Pustel, da die verkauft. Bleibe ich dort. Ja, um zu lesen, was ich will. Auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch. Was gibt es denn da? Ja, was gibt's? Platon, Ökonomie, Wirtschaft, ne? Finanz, ja, mein Gebiet halt. Das ist alles. Und wo du jetzt wohnst, hast du da Internet? Und oder Fernseher? Ja, wo ich wohne, es gibt ein WLAN, denke ich schon. Aber das ist, weißt du, das Bamberger Straße sein. Ich habe meine Adresse gesagt. Egal. Bamberger Straße ist groß. Ja. Und die WLAN ist in die andere Seite. Also und ich wohne in die andere Seite. Und sowieso brauche ich nicht. Ja, ich habe schon brauche ich schon. Und was in dieser Welt passiert, Sekunde für Sekunde. Ja. Okay. Können Sie mich fragen, was gerade passiert in dieser Welt, würde ich euch sagen. Ist informiert. Ja. Hier in Deutschland oder oben in der Welt? In meinem Land, nein. Weiß ich nicht, was los ist. Ich keine Ahnung, ich habe keinen Bock in meinem Land, was dort passiert ist. Hast du Kontakt mit deinem Land? Ja, ich habe Kontakt mit einem Kollegen. Ja, mit Kollegen. Okay. Ja. Regelmäßig oder? Ja. Nö, nicht regelmäßig, nur ab und zu. Ab und zu. Okay, ja. Sonst die wissen, ob es dir gut geht, oder? Ja. Okay, aber du bist hier allein ohne deine Familie? Alleine ohne Familie, ohne gar nichts. Nur ich und mich selbst. Ja. Ja. Ja. Ja. Das macht ja, ich kann nicht.